Ich möchte kein Synchron sein. Zu dieser Welt. Ich möchte kein ein Klon sein. Ich möchte kein Synchron sein. Zu dieser Welt.